In den Seiten- und Zufahrtsstraßen errichteten wir sofort einige Barrikaden. Beim Haupteingang des Fuchsenfeldhofs brachten wir sofort ein MG in Stellung. Alle anderen Tore wurden mit starken Gewehrposten besetzt. An der Südbahnstrecke sahen wir eine Lokomotive vorfahren. Wir wussten zunächst nicht, dass im Beiwagen ein MG in Stellung ist. Als die Maschine nach 5 Minuten zurückfuhr, bemerkten wir, dass sich auf der Maschine eine bewaffnete Mannschaft befand. Wir brachten sofort unser MG in Stellung, und zwar in Richtung Eisenbahnbrücke. Nach einigen Minuten fuhr die Maschine von neuem vor, und wir setzten das MG in Aktion. Sofort wurde unser Feuer von der Lokomotive her erwidert. Die Maschine fuhr so in einem Intervall von 8 bis 10 Minuten immer wieder vor und eröffnete gegen uns das Feuer. Schon hatten wir 3 neue Verwundete vor dem Haustor liegen. Kaum wurden die Verwundeten in Sicherheit gebracht, kam durch eine Seitengasse ein Sanitätsauto des Bundesheeres vorgefahren. Eine Barrikade war für das Auto das Verhängnis, obwohl vor der Barrikade selbst keine Schutzbündler standen, sondern an der Hausfront am Fuchsenfeld, wo sie Deckung suchten. Einige unbewaffnete Arbeiter wollten dem Sanitätsauto den Weg zur Fahrt freigeben. Im gleichen Augenblick schossen bewaffnete Wehrmänner aus dem Sanitätsauto auf diese Arbeiter. Das Auto wurde von uns gestürmt und 4 Wehrmänner blieben auf dem Kampfplatz. Einen von den 5 Wehrmännern, welcher mit dem Leben davonkam, nahmen wir gefangen. Das Auto wurde umgestürzt und wir nahmen die 5 Gewehre an uns, die sofort verteilt wurden. Die Lokomotive mit dem MG fuhr immer noch vor und beschoss unsere Stellung beim Haus. Wir postierten gegenüber am Fuchsenfeld einige Mann auf dem Hausboden und beschossen so von oben aus die Lokomotive. Nach einem harten Feuerkampf, so um ca. 11.30 Uhr mittags, fuhr die Maschine zurück und erschien nicht mehr. Ich besprach mich mit einigen Schutzbündlern und zog mich aus der Kampflinie zurück, um eventuell Nachrichten zu erhalten. Nach einigen Stunden Umherirrens kehrte ich ohne Nachrichten zurück. Soweit wir die Lage am Dienstag gegen Abend erfassen konnten, war es uns bereits klar, dass ein weiteres Verbleiben in jener Defensivstellung den sicheren Tod oder die Gefangenschaft bedeutete. Aufgrund dieser Situation mussten wir zum Entschluss kommen, wenn wir nicht in die Hände des Gegners fallen wollten, den bewaffneten Rückzug anzutreten. Dienstagnachts verließen wir den Bau am Fuchsenfeld und zogen uns zurück auf den Wienerberg, von wo wir morgens auf den Rosenhügel weitergingen. Dort wurden die Waffen in Sicherheit gebracht.